Hey Daniel, did you know? Hey Daniel, hast du gewusst, dass Gott es liebt, seinen Kindern die Fülle zu geben? Oh, Reinhard is now a prosperity gospel preacher. Oh nein, Reinhard ist jetzt auch einer dieser Wohlstandsevangeliumsprediger. Even that statement doesn't make sense. Prosperity gospel. Hast du gewusst, dass diese Aussage Wohlstandsevangelium keinen Sinn macht? I tell you why. Ich kann euch sagen, weshalb. Because the gospel, it means good news that's so good it's almost too good to be true. Weil das Wort Evangelium bedeutet ja so gute Neuigkeiten, dass es fast zu gut ist, um wahr zu sein. So first of all, let's define prosperity. Also lass uns zuerst das Wort Wohlstand definieren. I do believe that prosperity is much more than money. Ich glaube, dass Wohlstand viel mehr ist als einfach Geld. But I do believe it includes money. Aber ich glaube auch, dass es Geld beinhaltet. What does it help you to have all the money in the world if you're so sick that you cannot even use it? Denn was bringt es dir, wenn du alles Geld der Welt hast, aber du bist so krank, dass du es nicht gebrauchen kannst? Then you might be rich but not prosper. Dann bist du vielleicht reich, aber du hast keine Fülle, du gedeihst nicht. What does it help you that you have all the money in the world but every relationship around you is destroyed? Und was hilft es dir, wenn du alles Geld der Welt hast, aber alle Beziehungen, die du hast, gehen in Brüche? You're miserable even though you're rich. Dann geht es dir miserabel, so schlecht, auch wenn du reich bist. So I like to define prosperity like this. Also ich mag es, Wohlstand wie folgt zu definieren. Prosperity is to have everything that I need to fulfill God's purpose. Wohlstand ist alles zu haben, was ich brauche, um Gottes Ziel in meinem Leben zu erfüllen. If I have everything to fulfill what God has put me in this. Wenn ich alles habe, um das zu erfüllen, was Gott für mich möchte, während er mich auf dieser Erde bin, dann gedeihe ich. But people usually understand prosperity connected with finances. Aber die Leute verstehen Wohlstand meistens nur verbunden mit Finanzen. So let's ask this question. Does God want us financially prosper? Also wir werden uns folgende Frage stellen. Möchte Gott, dass wir finanziell die Fülle haben? Yes, and absolutely yes. Ja, und auf jeden Fall ja. I clearly explain this in my book, A Provision of Heaven. Ich erkläre das ganz klar in meinem Buch Versorgung vom Himmel. It's funny how religion has twisted the idea of God's goodness. Es ist so spannend, wie Religion diese Idee von der Güte Gottes verdreht hat. You know, I will never forget when God said to me, Reinhard, you need to be angry at poverty, not about prosperity. Ich werde nie einen Moment vergessen, wo Gott mir gesagt hat, Reinhard, du musst nicht zornig sein auf den Wohlstand, sondern auf die Armut. When Jesus said this word, und als Jesus folgende Worte gesagt hat, pray that the will of God be done on earth as in heaven. Betet, dass der Wille Gottes auf der Erde getan wird, wie auch im Himmel. Now, heaven is obviously the way God wants it, because God created it. Also der Himmel ist ja so, wie Gott es möchte, weil Gott hat ja den Himmel erschaffen. If heaven is the way God wants it, so that means it's the will of God. Also wenn der Himmel ja so erschaffen ist, wie Gott es wollte, dass es Gottes Wille ist, wie es dort ist. And God wants us to have an experience of heaven here in this world. Und Gott möchte, dass wir eine Erfahrung des Himmels hier auf Erden erleben. Then let's ask this question. Dann müssen wir uns folgende Frage fragen. Is heaven a poor place or a place of abundance? Ist Himmel ein armer Ort oder ein Ort des Überflusses? If there are streets of gold in heaven, then I don't think it's a place of lack and poverty. Wenn es ja da Straßen von Gold hat im Himmel, dann glaube ich nicht, dass es ein Ort von Armut ist und von Mangel. You know, here's the thing that we must avoid. Und wisst ihr, hier ist etwas, was wir vermeiden müssen. Just because people have abused finances and began to love money does not mean prosperity is wrong. Nur weil die Leute angefangen haben, Finanzen zu missbrauchen, bedeutet das nicht, dass Wohlstand schlecht ist. I am very aware. Es ist mir sehr, sehr bewusst, that we all have to give account of our lives before Jesus one day. Dass wir eines Tages alle Rechenschaft vor Jesus ablegen müssen. Now, let me challenge you, my friend. Lass mich euch ein bisschen herausfordern, meine Freunde. Really challenge you. Wirklich herausfordernd. I've never said expressed this thought in my whole life. Und nunca, the first time that I'm gonna express ich habe diesen Gedanken noch nie in meinem Leben wirklich ausgedrückt. Das erste Mal. I truly believe that every Christian has to give account how they handle the finances that they had. Ich glaube, dass alle Christen eines Tages Rechenschaft für die Finanzen abgeben müssen, was sie hatten und wie sie es verwalteten. Und das habe ich auch schon gesagt. Aber hier ist der Gedanke, den ich noch nie ausgedrückt habe. I also believe that every Christian has to give account for the lack of finances they had because they didn't believe in the goodness of God. Aber ich glaube auch, dass jeder Christ eines Tages Rechenschaft ablegen muss für das fehlende Geld, die fehlenden Finanzen, die sie hatten, weil sie nicht in die Güte Gottes glaubten. Think. Denk darüber nach. The guy who did not use the one talent that was given to him by his master, he had serious consequences when he had to give account. Dieser Mann in der Bibel, in diesem Beispiel, wo dieses eine Talent vergrub, das er hatte, der musste Rechenschaft abgeben seinem Meister, als dieser zurückkam. If God is a good God and God has planned to the finished work of the cross for you to have material provision. Und wenn ja Gott ein guter Gott ist und Gott hat durch das vollbrachte Werk am Kreuz geplant, dass du genügend Finanzen hast und Versorgung. And you don't appropriate by faith what you have. I think you have to give account for it. Und du nimmst nicht durch den Glauben an, was da für dich bereit ist, dann glaube ich auch, dass du für das Rechenschaft abgeben musst. Look what happened to Abraham. Schau, was mit Abraham passiert ist. Abraham never approached God and ever asked God for financial blessing. Abraham ging nie zu Gott und hat gesagt, ich möchte gern Wohlstand haben, bitte. Never. Nie. Out of nowhere in Genesis 12, God shows up and says, Abraham, I will bless you and make you a blessing. Aus dem Nichts in 1. Mose 12 kam Gott zu Abraham und sagte, hör zu, ich möchte dich segnen und ich mache, dass du ein Segen sein wirst. So, it was born in the heart of God, not in the heart of Abraham. Also ist das Ganze im Herz Gottes geboren und nicht im Herz von Abraham. But look, it goes even further. Aber schau, da geht es noch weiter. The Bible tells us Abraham was blessed in all. Die Bibel sagt uns, dass Abraham in allen Dingen gesegnet war. We always make Abraham's blessing a spiritual blessing, but he was blessed in everything. Wir haben immer das Gefühl, dass die Segnungen Abraham einfach geistlich war, aber er war in allem gesegnet. He was materially very, very wealthy. Er war auch in materiellen Dingen sehr, sehr reich. Because it was God's desire for weil es war Gottes Wunsch für ihn. But look, aber schau. Instead of living in a palace, he lived in a tent. Anstelle, dass er in einem Schloss lebte, lebte er in einem Zelt. Because his heart was set on heaven. Weil sein Herz auf den Himmel ausgerichtet war. He was looking for a city whose builder and founder is God. Er schaute auf die Stadt, wo der Gründer und der Bauherr Gott war. So Paul said us this in the Galatians. Also Paulus sagt uns Folgendes im Brief der Galater. He said, Jesus became a curse for us so that we can have the blessing of Jesus bekam einen Fluch für uns, dass wir im Segen von Abraham leben können. If the blessing of Abraham included material blessing and we don't have it, then we are actually denying the finished work of the cross. Das bedeutet, dass der Segen Abrahams auch finanziellen Wohlstand beinhaltet und wir haben das nicht, dann bedeutet das, dass wir einen Teil vom vollbrachten Werk am Kreuz verneinen oder nicht darin leben. So we have to do two things. Deshalb müssen wir zwei Dinge tun. We always have to guard our hearts for love of money. Always. Wir müssen immer darauf achten, dass unsere Herzen nie das Geld lieben. But we always have to guard our heart and fix our heart regarding a wrong theology to prosper. Aber wir müssen auch unsere Herzen davor bewahren, in diese falsche Theologie des Wohlstandes einzutreten. Here's what I've come to believe. Und hier ist, was ich zum Glauben gekommen bin, was ich glaube. That the theology that God wants His children poor is one of the most selfish theologies. Dass die Theologie, dass Gott seine Kinder arm haben möchte, ist einer der egoistischen Theologien, die es gibt. Why? Wieso? Because the only people you think about is you yourself. Just have enough to survive. Weil die einzige Person, an die du dann denkst, ist nur dich selber, dass du gerade genug hast zum Überleben. That's self-focused, that's selfish. Aber das ist sehr egozentriert, egoistisch. Over the last few weeks I've been meditating about this scripture. In den letzten paar Wochen habe ich über folgende Schriftstelle meditiert. In 2 Corinthians chapter 8. In 2. Korinther Kapitel 9. Paul says this. Vers 8 sagt Paulus folgendes. God is able to make sure that you will have all sufficiency in all things. Gott aber ist mächtig, euch jede Gnade im Überfluss zu spenden. Er spricht hier über Geld. That's the context, 2 Corinthians 8. Und das ist nämlich der Kontext vom 2. Korinther 9. Und schaut, was er hier sagt. He's saying God is able to make sure that you have all sufficiency in all things. Gott aber ist mächtig, sagt er, euch jede Gnade im Überfluss zu spenden. But he continues. Aber er fährt weiter. So that you can be generous in every occasion. So dass ihr in allem, alle Zeit, alle genügend habt und überreich seid zu jedem guten Werk. Und hier ist der Wunsch Gottes. The desire of God for you is that in every single moment you have all sufficiency, you always have more than you need. Der Wille Gottes für dein Leben ist, dass ihr in allem, alle Zeit, alle genügend habt, überreich seid zu jedem guten Werk. The desire of God for you is to always have an abundance. Der Wille Gottes für dein Leben ist, dass du immer im Überfluss hast. So that you can enjoy the blessing and the goodness and the kindness of your incredible God. So dass du diese Güte, diese Gnade und diese Großzügigkeit von deinem Gott erleben kannst. And that it overflows to the people around you. Und dann fließt es über für die Leute rund um dich herum. It's the heart of God. Das ist das Herz Gottes. Do you know, here is the thing that always I try to tell people who struggle with this idea. Und wisst ihr, hier ist der Gedanke, den ich mit Leuten teile, die mit dieser Idee kämpfen. That God wants our prosperity. Ja, Gott will unseren Wohlstand. In the old covenant. Im alten Bund. I mean, the old covenant was way worse than the new covenant. Also der alte Bund war viel schlimmer als der neue Bund. The Bible says this very clearly. Die Bibel sagt uns ganz klar. In the old covenant, here's what God said. Im alten Bund sagt Gott folgendes. If you obey me, I will bless you ridiculously abundantly. Wenn ihr mir gehorcht, dann werde ich euch im reichen Überfluss segnen. Look at the law. Schaut mal das Gesetz an. If you obey God, there is no poverty. Wenn ihr Gott gehorcht, dann gibt es keine Armut. There is a prosperity in everything you do. Dann hat es Wohlstand in allem, was ihr tut. The Bible says everything your hand touches will succeed. Die Bibel sagt, alles, was deine Hände berühren, wird Erfolg haben. Blessed in your going out, coming in. Und ihr seid gesegnet, wenn ihr ausgeht und wieder nach Hause kommt. Und da gibt es keine Kinderlosigkeit. Your flocks will be in abundance. Und dein Vieh wird im Überfluss sein. Everything that described is material wealth. Alles, was hier beschrieben wird, sind materielle Wohlstand. So now Jesus comes and he pays the price for me. What happens if I break the law? Und jetzt kommt Jesus und bezahlt den Preis für mich. Und was passiert jetzt, wenn ich dieses Gesetz breche? So he takes all the curses away. Er nimmt ja all diese Flüche fort. And what do we Christians? Und was tun wir Christen? We keep the curses and we reject the blessing. Wir behalten den Fluch und wir lehnen den Segen ab. How does this make any sense? Wie macht das überhaupt irgendwelchen Sinn? Blessing does not have to do with how much and how hard you work, but with trusting in what Jesus did at the cross. Segnungen haben nichts zu tun mit was du machst, was du tust, deinen Werken, sondern wie viel wir dem vollbrachten Werk am Kreuz vertrauen. If I would not believe in true divine prosperity, I could not build orphanages here in Brazil. Wenn ich nicht an diese übernatürliche Versorgung glauben würde, dann könnte ich keine Waisenhäuser hier in Brasilien bauen. Psalm 68, verse 10 says this. Psalm 68, 10 sagt folgendes. Of his goodness he provides for the poor. Aus seiner Güte heraus versorgt er die Armen. You believe in poverty, you deny the goodness of God. Wenn du an Armut glaubst, dann verneinst du und lehnst du die Güte Gottes ab. Believe in God's prosperity. Glaub an Gottes Wohlstand für dich. He's an incredibly good God. Er ist ein unglaublich guter Gott. Thank you. Danke.